mein Leben. Aber was du dir wünschst, nicht alles wird es geben. Leben heißt, schränk dich ein, damit du wirklich frei bist. Heißt, dass noch im Genuss ein bisschen Schmerz dabei ist. Leben, das ist einfach. Leben, das ist schwer. Leben, das ist Freude, das ist Not. Und vergibt schon gern sein Leben wieder her. Doch gehört zu leben auch der. Leben, das ist einfach, Leben, das ist schwer.